Kapitel 1 Auf dem Land. Ich bin Heinrich Müller. Ich bin groß und schlank. Die meisten Mädchen sagen, dass ich hübsch bin, denn ich habe schwarze Haare und grüne Augen. Ich bin auf dem Land in der Nähe von Lindau geboren. Bis 18 habe ich hier gelebt. Meine Familie hat ein Bauernhaus mit vielen Tieren, wie Kühen und Schweinen. Als Kind hatte ich hier viel Spaß. Dann aber bin ich größer geworden und das Land war nicht mehr so interessant. Immer nur meine Eltern und die Arbeiter. Also keine Freunde in meinem Alter. An einem langweiligen Sommertag bin ich deshalb mit dem Fahrrad zum Haus von Herrn Barth gefahren. Sein Haus ist circa 1 Kilometer von meinem Haus entfernt. Es ist das einzige Haus in der Nähe. Das Haus von Herrn Barth ist kein Bauernhaus. Daneben gibt es aber ein großes Treibhaus. Hier züchtet Herr Barth Waldfrüchte wie Blaubeeren, Himbeeren und Brombeeren. Herr Barth sagt, diese Früchte sind die besten im ganzen Land. Herr Barth ist ein ganz besonderer Typ. Meine Eltern sagen, er ist ein Einzelgänger. Er hat vor 8 Jahren das Haus hier gekauft. Früher hat er in der Stadt als Chemiker gearbeitet. Er war sehr berühmt. Ich habe seinen Namen im Internet gesucht und viele Links gefunden. Er hat auch einige Produkte erfunden und muss ein richtiges Chemiegenie sein. Vor 5 Jahren bin ich also zu seinem Haus gefahren. Ich habe vor seiner Haustür gestanden und mich umgeschaut. Es war aber keiner da. Ich bin vom Fahrrad abgestiegen und plötzlich war er da. Er hatte einen großen Stock in der Hand. Was machst du hier? Hat er geschrien. Entschuldigen Sie, ich möchte mit Ihnen sprechen. Ich weiß, wer du bist. Du bist der Sohn von meinem Nachbarn, die mit dem Bauernhof. Geh weg! Er hat mir seinen Stock gezeigt und hat wütend ausgesehen. Okay, habe ich gesagt. Ich habe das Fahrrad genommen und war schon auf dem Sattel. Da hat er mich gefragt. Über was willst du mit mir sprechen? Über Ihre Erfindungen. Ich weiß, Sie sind ein Erfinder und Chemiker. Ich habe auch Experimente gemacht und... Machst du Späße, Junge? Nein, überhaupt nicht, Herr Barth. Ich habe mich immer für Chemie interessiert. Aber meine Freunde und Eltern, sie verstehen mich nicht. Ich habe gedacht, dass ich mit Ihnen... Aha, du sagst, du interessierst dich für Chemie. Dann kannst du sicher ein paar einfache Fragen beantworten, oder? Ja, ich glaube schon. Sag mir die Formel für Wasser. Ach, das war wirklich eine einfache Frage. Ich habe ihm sofort geantwortet. Dann hat er mir eine andere Frage gestellt. Eine nach der anderen. Es war wie ein Test. Und ich habe den Test bestanden. Denn Herr Barth hat dann zu mir gesagt, Na gut, jetzt kannst du ins Haus gehen. In seinem Haus haben wir weitergesprochen und er hat mir sein Labor im Keller gezeigt. Seither sind wir Freunde und haben schon viele Experimente zusammen gemacht. Eines ist klar, Herr Barth ist ein richtiges Genie. Letztes Jahr haben meine Eltern mir gesagt, Geh in die Stadt. Dort kannst du eine gute Schule besuchen. Du kannst bei deiner Tante Luise leben. Sie ist allein und freut sich. Na gut, habe ich geantwortet. Warum nicht? Das Land finde ich sowieso langweilig. Seit letztem Jahr wohne ich in der Stadt. Zu meinen Eltern komme ich nur am Wochenende und in den Ferien. Und wenn ich hier bin, besuche ich natürlich meinen Freund, Herrn Barth. Er schreibt mir immer. Seine letzte SMS war kurz und telegrafisch. Typisch für ihn. Samstag um 17 Uhr bei mir zu Hause. Ich will dir etwas zeigen. Wichtig, sehr wichtig. Am Samstag um 5 Uhr Nachmittag bin ich zu Hause bei meinen Eltern. Wie geht's? Wie ist die Schule? Isst du genug? Aber ich habe keine Lust zu sprechen. Ich will meinen Freund sehen und wissen, was er mir zeigen will.